Israels mit der israelischen Lobby zusammen massiv versucht haben, in den letzten Monaten vor allen Dingen Veranstaltungen zu verhindern. Und das hat für mich jetzt auch nochmal einen Höhepunkt gehabt mit Wasmea Odeh und wie heißt sie? Darin Tatur, genau, entschuldige bitte. Und ich finde, das ist jetzt auch nochmal, wird jetzt gleich nochmal ein Beitrag kommen, aber ja, die Innenverwaltung hat ja da eine Presseerklärung bzw. einen Beschluss von Geisel veröffentlicht und der ist schon, ich weiß nicht, ob wenn ihr ihn nicht kennt, ich finde, man sollte ihn nochmal hören. Also fängt an mit Schengen-Visum, wird aufgehoben, verurteilte Terroristin, muss Deutschland verlassen, politisches Betätigungsverbot erteilt. Die Berliner Senatsverwaltung für Innenus und Sport hat Wasmea Odeh kurzfristig, also hieß jetzt am letzten Freitag, verboten, bei einer Veranstaltung in Berlin aufzutreten. Am Nachmittag wurde ebenfalls ihr Schengen-Visum aufgehoben. Frau Odeh wurde untersagt, sich in Berlin politisch zu betätigen. Rechtsgrundlage für das Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung ist § 47 Absatz 2, 1, bla bla und so weiter, 1 Aufenthaltsgesetz. Danach kann die politische Betätigung eines Ausländers beschränkt oder untersagt werden, soweit sie die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland und das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern und von verschiedenen Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, bla bla und so weiter, beeinträchtigt und gefährdet. Dann kommt noch mal ein bisschen die Aufzählung. Also auf jeden Fall, danach wird ein Visum aufgehoben, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Erteilung nicht erfüllt sind. Also das ist so der Rahmen dafür. Und jetzt kommen noch die Perlen. Also praktisch von dem Bürgermeister war ja der Vorlauf, war ja das im Tagesspiel, in der Taz und in der BZ. Massiv eine Hetzkampagne gegen diese Veranstaltung und gegen Wasmea Odeh vor allen Dingen. Und gefahren worden ist. Und ich zitiere jetzt mal, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller begrüßte die Entscheidung jedenfalls. Berlin ist eine weltoffene, tolerante Stadt, die keinen Raum bietet für extremistische Propaganda. Und jetzt kommt eigentlich diese hat ein strafrechtliches Ausmaß angenommen, also anti-israelische und antisemitische Ressentiments verpackt in Befreiungstheorie, Rhetorik haben bei uns nicht zu suchen und so weiter. Und Geisel ähnlich, Meinungsfreiheit ist wohl gut, bla bla, wenn aber gegen den Staat Israel und gegen Juden und Juden gehetzt wird, ist die rote Linie überschritten. Also hier diese Dämonisierung von allen Menschen, die den rechten Befreiungskampf der Palästinenser unterstützen und den auch die EU und auch die UN seit Jahrzehnten auch mit unterstützt. Es sind hunderte Millionen von Geldern der Euro in den Friedensprozess geflossen. Es gab verbindliche Absprachen mal über eine Zwei-Staaten-Regelung. Und jetzt stellt sich, also man stellt sich im Grunde teilweise dagegen die eigenen politischen Grundsätze, wenn jetzt hier in der Presse jetzt eine Hetzkampagne losgetreten wird. Gut. Da kann man sicher viel drüber reden. Und jetzt würde aber nochmal von Samidun ein Beitrag dazu kommen, der das ein bisschen präziser beschreibt.